Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK Park Nam-young überreichte am 24. April dem Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland sein Beglaubigungsschreiben. Der Botschafter übermittelte die Grüße des obersten Führers der DVRK Kim Jong-un und des Vorsitzenden des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVRK Kim Jong-nam an den Präsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der Präsident bat den Botschafter darum, dem Marschall Kim Jong-un und dem Vorsitzenden Kim Jong-nam seine Grüße auszurichten.